So ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Woche und wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag seid ihr am Zug mit den Themen, also meine obligatorische Frage, über was habt ihr Lust euch mit mir zu unterhalten? Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Florian ist der Erste heute Nacht und er ist 15 Jahre alt. Hi. Hi, Domian. Florian, was ist denn dein Thema? Ja, meine Mutter ist vor 2 Monaten gestorben. Mhm. Plötzlich? Ja, nee, nicht plötzlich. Das hat sich angekündigt, sozusagen, von Anfang an. An was ist sie gestorben? Selbstmord. Selbstmord? Ja. Weißt du den Grund? Ja, ich sag mal, man kann sagen, psychische Störung. Mhm. Also. Und wie hat sich das angekündigt? Ja, durch diese psychischen Störungen halt. Also, sie war ziemlich kontaktlos, kann man sagen. Also, sie hatte nicht so sehr viel Kontakte mit der Außenwelt, kann man sagen. Mhm. Außenwelt jetzt mal. Das ist ziemlich komisch, das jetzt, aber. Mhm. Hast du das sehr mitbekommen, ihre Krankheit, ihr Leiden? Ja, ich habe mit meiner Mutter alleine gelebt. Du hast mit ihr alleine gelebt? Ne? Hat sie. Auch in den Tagen, wo es ihr schlechter ging, war ich dann auch für sie da. Mhm. Hat sie mit dir über ihre seelischen Nöte gesprochen? Nee, also an sich ging es eher um meine Probleme, weil ich hatte auch psychische. Ich habe immer noch psychische Probleme. Also mhm. Nicht dadurch, aber durch andere Dinge. Mhm. Was genau hat sie denn so sehr beschäftigt? Weißt du das? Ja, das ist schwierig. Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, sie hat immer gesagt, ich bin ein schrecklicher Mensch und. Du oder sie? Nein, sie halt. Sie, sie wäre ein schrecklicher Mensch und. War sie in Behandlung beim Therapeuten, beim Psychiater? Ja, war sie aber nicht sehr lange. Also. Mhm. Sie ist jetzt vor 2 Monaten, also am 10. August ist sie gestorben. Und mhm. Ich glaube, sie war, 3 Monate oder 4 Monate war sie in Behandlung. Ist da irgendein Begriff gefallen wie Depression? Oder? Depression, ja. Depression. Mhm. Starke Depression, ja. Wie waren denn dann so die letzten Monate, die letzten Wochen? Das hört sich komisch an, aber ich habe ja eben gesagt, ich habe leider auch ein natürliches Problem. Also ich habe jetzt seit über einem Jahr Schlafprobleme. Mhm. Und ich bin auch immer noch nicht schulfähig. Mhm. Und aufgrund dessen, ich war jetzt seit Ende Mai war ich in einer Tagesklinik, in einer Institution und da war ich dann von 8 bis 16 Uhr weg und musste dann halt noch eine Stunde Bus und sowas fahren und von daher habe ich sie nicht so miterlebt. Also Aber wenn ihr dann zusammen wart, wie war die Stimmung? Was hat sie so gesagt? Wie hat sie sich verhalten dir gegenüber? Ja, sag ich mal. Ist schwierig, sie hat ziemlich viel geweint, sie hat sich irgendwie schlecht dargestellt, sie meinte, sie wäre ein schlimmer Mensch und. Ich stelle mir das für dich sehr schlimm vor, weil du dann ganz hilflos da gestanden hast und. Ja, ich war ja auch allein und das war das Problem. Eben, also, ja. Mein Vater, muss ich dazu auch sagen, also mehrere Monate lang hat er mir verschwiegen, dass er eine Freundin hat und aufgrund dessen hatte er auch weniger Kontakt zu uns beiden. Und also im Prinzip hast du das ganz alleine geschultert, die Zeit. Aber es war schon, letztes Jahr war schon mal, also es war von September bis Januar war schon so, da hatte sie auch solche Depressionen, da habe ich sie also auch, also ich war dann irgendwie manchmal bis 23 Uhr oder später, auch mal bis 1 Uhr habe ich dann mit ihr gesprochen und sie getröstet und das Schlimme war halt, dass ich, ehrlich gesagt, ja, ich hatte auch ziemlich starke psychische Probleme. Also, ja klar, natürlich, wenn man in einer solchen Situation lebt. Wie hat sie sich denn das Leben genommen? Sie hat sich erhängt. Und ich habe sie gefunden. Du hast sie gefunden? Ja. Hat sie dir irgendetwas hinterlassen? Ein Brief? Ich habe gehört von meinem Vater, dass er, also ich lebe jetzt wieder bei meinem Vater, dass sie versucht hat, was zu schreiben, aber anscheinend, also immer nur solche kleinen Sachen und nicht so, dass sie, so wahrscheinlich hatte sie irgendwie nicht richtig den Mut, mich da mit anzusprechen oder, ich weiß es auch nicht so richtig. Du hast deine erhängte Mutter selbst gefunden? Ja. Wie war das? War das abends? Erzähl mal. Das ist ziemlich schlimm. Also ich war da, ich hatte gerade die Tage, wir waren da in der Klinik, also ich bin in so einer Klinik halt gewesen. Mhm. Bin ich jetzt auch ausgestiegen. Hatte ich jetzt 3-4 Tage mal frei und ich freue mich darüber, wunderbar, ja, sag auch zu meiner Mutter, ja, wunderbar, ich habe jetzt endlich ein paar Tage frei, jetzt kann ich mir endlich mal, weil ich hatte diese Schlafprobleme hatte und ich da um 8 Uhr morgens da sein musste, habe ich mich halt gefreut, dass ich jetzt mal ein paar Tage ausschlafen konnte. Ja. Ja, und dann war ich mit meinem Vater unterwegs, war mit ihm einkaufen und so schön und mal einen schönen Tag mal wieder, irgendwie so ein halbes Jahr lang mal wieder, einmal wieder erlebt. Mhm. Und dann kommen wir nach Hause und dann ist er dann in der Kellertreppe. An der Kellertreppe? Ja. War dein Vater auch noch? Ja, er war dabei. Der war dabei. Ja, aber ich bin halt... Du hast sie zuerst gesehen? Ja, klar, es ist auch unser Haus sozusagen gewesen. Wir haben dabei, mein Vater und meine Mutter haben sich vor 8 Jahren, sagen wir mal, getrennt. Sie haben sich nicht scheiden lassen, aber sie haben sich getrennt. Sie war, als ihr sie gefunden habt, war sie bereits tot. Ja, es wurde halt noch versucht, sie zu reanimieren. Florian, was hast du denn da empfunden, als du das gesehen hast? Ja, deine eigene Mutter aufgehängt? Ich halt auch in der Situation, ich hatte mein ganzes Leben lang schon auch starke Probleme mit mir selbst. Also ich war ziemlich über Jahre hinweg, wo ich gemobbt war von Klassenkameraden und hatte da auch schon starke Probleme früher mit. Und ich hatte dann im ersten Moment auch an Selbstmord gedacht. Hatte ich auch gedacht. Also. Hast du spontan geweint oder konntest du da gar nicht weinen? Das war auch was, wo ich mich richtig gewundert habe. Ich konnte einfach irgendwie, ich habe die Trauer richtig stark in mir gespürt, aber ich konnte einfach irgendwie nicht weinen. Ich habe mich irgendwie auch so das schon verlassen und so einsam gefühlt. Mein Vater ist sofort zu mir gekommen, wir sind dann zu mir da in die Klinik gefahren und meine Schwester und alles ist gekommen und ich habe mich trotzdem gefühlt, als ob ich jetzt irgendwie jetzt alleine und alle würden um mich rumgehen, nur ich würde irgendwie da wie versteinert nur rumsitzen und so. Bist du denn dann noch länger in dem Haus geblieben oder hat dein Vater dich weggeschafft, als ihr sie gefunden hattet? Ich war kurz noch im Haus, 5 Minuten. Also. Ich musste mich erstmal hinsetzen, weil ich glaube, ich war auch irgendwie einen kurzen Augenblick irgendwie bewusstlos, ich weiß es nicht. Und wo bist du dann hingegangen danach? Oder wo? Danach bin ich, also ich war zu dem Zeitpunkt schon in der Tagesklinik halt. In so einer Tagesklinik bin ich jetzt halt gewesen und da bin ich dann für 2 Stunden hingegangen. Was denkst du denn über deine Mutter, dass sie das gemacht hat? Darüber, also mir wurde immer gesagt, deine Mutter war krank und... Hast du? Ja. Wie bitte? Nee, ich meinte auch in der Richtung, ja, hast du auch ein bisschen Zorn auf sie, dass sie dich jetzt alleine gelassen hat? Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, ich traue im Moment mehr darüber, weil es so schade um so einen schönen Menschen ist. Es ist einfach schade, weil ich meine, sie war echt ein so lieber Mensch. Und wie hast du denn die Beerdigung erlebt? Ich konnte, also ich war auf der Trauerfeier, es war ein Bestattung und ich konnte nur die Trauerfeier, also es war in 2,5 Wochen wurde einerseits die Trauerfeier und dann die Bestattung separat gemacht und ich konnte nur die Trauerfeier machen. Ich hab die Bestattung nicht geschafft. Denkst du jetzt täglich und stündlich und minütlich an deine Mutter? Man kann sagen, ja klar, weil das Schlimme ist, ich bin jetzt zwar mein Vater und wir leben 800 Meter jetzt entfernt von diesem Haus, wo es passiert ist. 18 Meter? 800 Meter. Ich muss halt jeden Tag dran vorbeifahren. Das ist eine ziemlich starke Belastung. Warst du seit der Beerdigung auch auf dem Friedhof mal alleine? Alleine nicht. Nee. Alleine nicht. Wenn du jetzt nach dem kleinen Abstand, das ist ja noch alles sehr frisch, wenn du jetzt so an deine Mutter denkst, man hat dir gesagt, dass sie krank ist. Begreifst du das, dass ein Mensch so krank sein kann, dass er zu einer solchen Tat an sich selbst kommt? Ja, ich könnte es begreifen, weil ich halt häufig in der gleichen Situation halt bin. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren halbwegs ohne Schlaf gemacht. Ich schlafe jetzt auch im Moment echt morgens um 6, 7 ein. Und deswegen, ich kann es schon irgendwo verstehen, aber ich denke auch, dass... Ich weiß es, es kann man nicht so schlecht erklären. Also ich denke mal, dass es besser gewesen wäre. Also sie war in einer Betreuung. Aber nicht so richtig, also 3, 4 Monate lang. Und machst du deinem Vater Vorwürfe beispielsweise, dass er sich nicht genug um sie gekümmert hat? Gibt es solche Gefühle in dir? Solche Gefühle gibt es manchmal, aber nicht so häufig. Also. Wie ist denn das Verhältnis überhaupt jetzt zu deinem Vater? Ja, ich habe meinen Vater, also 8 Jahre, war es kein richtiges Vater-Sohn-Verhältnis, kann man sagen. Und jetzt bin ich halt in diese Tasche gekommen und davor hatte mein Vater schon eine Freundin kennengelernt. Mhm. Es war schon klar, sie wollten in Urlaub fahren und alles wunderbar. Aber mir wurde dann gesagt, er will mit einem Freund mhm. in Urlaub fahren. Und von daher, weil ich das jetzt halt alles mit erfahren habe, mhm. hat das mein Vertrauensverhältnis auch zu ihm. Das heißt, du lebst auch nicht gerade so sehr gerne im Moment bei ihm. Ja, es fällt mir ziemlich schwer. Also es gibt ziemlich viele Probleme. Du hast du gerade so einen Satz gesagt, als du deine Mutter gesehen hast. Da kam in dir die Idee hoch, es auch zu tun, es selbst zu tun. Mhm. Bist du davon jetzt weg, von diesen Überlegungen? Ja. Also es war die letzten Wochen ziemlich schlimm, aber das waren eher so Aggressionen, die ich jetzt irgendwie... Mhm. Ich habe mich nachts aufgekratzt manchmal. Mhm. Also aufgekratzt, am Körper gekratzt, oder? Nein, ja, am Körper, an den Armen. Ja. Und das habe ich jetzt aber auch gefunden. Du bist aber jetzt aus dieser klinischen Betreuung raus. Ja, und morgen werde ich jetzt wieder ich hatte vor ambulante Therapie bei einem Therapeuten und die werde ich jetzt morgen weiterführen, weil ich zu der Therapie, die da halt war, mit der Therapeutin überhaupt nicht, also das Vertrauensverhältnis richtig. Aber ich finde das gut, dass du das machst und dass du auch willens bist, das zu machen. Auch jetzt morgen diesen neuen Schritt zu unternehmen. Weil du das alleine bestimmt nicht bewältigen kannst. Nee, auf gar keinen Fall. Diese Trauer und diesen Schicksalsschlag, der über dich gekommen ist. Hast du sonst noch jemanden, mit dem du darüber reden kannst? Nee, man kann es eigentlich nicht sagen, weil... Also, Freunde? Hast du keine? So ganz ja, nahe? Nee, weil ich war so ziemlich isoliert. Ich war sowas von isoliert, diese anderthalb Jahre. Mhm. Ich war halt nicht in der Schule. Mhm. Ich habe mich auch ziemlich vergraben, muss ich dazu auch sagen. Mhm. Das kam auch von mir aus. Weißt du, du machst gar nicht so einen Eindruck. Du machst so einen sehr aufgeweckten Eindruck. Ja, das hat sich jetzt die letzten Monate so entwickelt. Also. Warum? Vor anderthalb Jahren war ich, sagen wir mal, sowas von schüchtern. Also ich konnte nicht auf die Menschen zugehen. Ich hatte so Probleme manchmal damit, irgendwie Bus zu fahren oder sowas. Ja. War das der Grund, auch hier angerufen zu haben bei mir, weil du bisher noch nicht so mit niemandem eigentlich richtig drüber reden konntest? Ja, aber auch, weil ich jetzt mal eine neutrale Person, also nicht jetzt jemand, der jetzt irgendwie mich hier kennt und der damit so der das alles so kennt und dass ich das irgendwie mal jemand anderen sagen wollte. Also ich kann ermessen, was es für einen sehr jungen Mann wie dich bedeutet, wenn man so etwas mitmacht und durchmacht. Und ich finde es erstmal sehr gut und freue mich darüber, dass du deine Gedanken an den eigenen Selbstmord zur Seite gelegt hast. Weil diese Zeit ist ja super schwierig für dich und da gibt es auch nichts schön zu reden. Aber es werden auch für dich wieder bessere Zeiten kommen und du wirst auch das überwinden, aber das dauert halt seine Zeit. Ja, ich hab mir auch immer gesagt, ich habe jetzt so darauf reagiert, weil meine Mutter sich so, weil sie sich halt umgebracht hat. Mhm. Was soll ich denn von den anderen erwarten, wenn ich mich jetzt umbringe? Mhm, genau. Dann würde genau das gleiche wie einziehen und es wäre an sich nur eine Verkettung. Mhm. Der Ereignisse sein und das würde sich dann irgendwie immer weiter fortfahren und irgendwie bald ist dann die ganze komplette Familie irgendwie. Genau, ja. Außerdem, wenn du jetzt, hoffen wir gemeinsam, dass morgen dieser Therapeut, mit dem du da in Kontakt trittst, dass du mit dem gut auskommst. Und ich glaube, dass das schon eine wichtige Stütze sein wird für dich, demnächst ein bisschen Land wieder zu gewinnen für dich. Hm. Ja, ich hatte einen Tag vor der Trauerfeier hatte ich ein Gespräch mit ihm und. Wie fandst du ihn? Wie bitte? Wie fandst du ihn? Nee, ich hatte ihn ja auch davor, also ich kannte ihn ja und es hat mir ziemlich geholfen, dass ich ihn mal sprechen konnte, einen Tag davor. Lieber Florian, dann wünsche ich dir wirklich alles Gute, jetzt auch für morgen. Dankeschön. Möchtest du denn mit meiner Psychologin vielleicht noch ein paar Worte sprechen? Ja, das war auch so geklärt. Sollen wir es machen? Ja, okay. Ja. Ich finde, dass du ein netter Kerl bist und ich drücke dir wirklich alle Daumen, dass du das schaffst, rauszukommen und dass du wieder für dein Leben auch ein bisschen mehr Power bekommst. Ja, das werde ich schon schaffen, auf jeden Fall. Leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Dankeschön. Tschüss, Florian. Tschüss. So, jetzt begrüße ich herzlich Cindy. Cindy ist 29 Jahre alt. Hallo? Ja, hallo? Cindy, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Als erstes muss ich sagen, dass ich ein tierischer Fan von deiner Sendung bin. Und dass ich es eigentlich nie für möglich gehalten hätte, selbst mal einen Grund zu haben, anzurufen. Mhm. Ja, also, was ist der Grund? Der Grund ist eigentlich, ich fange morgen eine neue Arbeit an. Finde, gehst du ganz, ganz nah an den Telefonhörer? Ja, ist besser? Ja, versuch mal, ja. Ja, also ich fange morgen eine neue Arbeit an. Und zwar ist das eine ziemlich ungewöhnliche Arbeit, also als Prostituierte. Du fängst morgen als Prostituierte an zu arbeiten? Ja. In einem Puff? Oder aber gehst du auf die Straße oder wie hast du es vorzumachen? Ja, nee, also es ist privat. Und zwar habe ich da auf eine Annonce geantwortet, dass da eine Frau eine nette Kollegin sucht. Und ich habe mich daraufhin letzte Woche gemeldet. Ja. Und habe mich dann auch mit der Person am Donnerstag getroffen. Mit dieser Frau? Ja, mit dieser Frau. Ja, die eine Kollegin sucht. Ja. Und da war aber noch ein Mann mit dabei, der sich dann mehr oder weniger ausgegeben hat, dass er sich um die ganzen Sachen halt so kümmert, wie die Miete bezahlt für den Raum. Nennen wir ihn Zuhälter? Ja, ich glaube schon. Und er hat die Annoncen halt organisiert und auch die, wie sagt man, Kontakte knüpft halt, ja. Und ihr habt also zu dritt habt ihr euch dann unterhalten? Unterhalten, genau. Und er hat mir dann auch gesagt, dass er Fotos von mir machen müsste, weil er daraufhin irgendwie so eine Art, wie nennt man das, Katalog oder sowas, wo er die Frauen da drin hat. Und und die Fotos hat er dann auch an dem Tag gemacht? Ja, die hat er dann, wir haben uns dann am Freitagabend bei ihm privat in der Wohnung getroffen. Und das waren dann vermutlich auch Aktfotos? Ja, ich habe aber, weil es ist das allererste Mal und ich war ziemlich nervös. Und ich habe da eine halbe Flasche Jim Beam erstmal getrunken, um überhaupt in der Lage zu sein, das zu machen. Was hast du denn eigentlich vorher gemacht beruflich? Du bist jetzt 29 Jahre alt, habe ich gerade gesehen? Nee, 22. 22 erst, also. Ja. Was hast du vorher gemacht beruflich? Ja, vorher war ich im Erziehungsurlaub. Ich habe eine kleine Tochter, war bis eigentlich jetzt zu Hause. Bist du alleinerziehend? Ja. Ja. Dieses ist ja nun doch ein dramatischer Schritt, in diesen Beruf zu gehen. Ja. Wenn man dann mit diesem Milieu erstmal noch keine großen Erfahrungen gesammelt hat. Wie fühlst du dich denn jetzt, wenn es morgen losgeht? Ziemlich schlecht. Weil ich auch überhaupt nicht der Typ dafür bin und auch meine ganze Vorgeschichte eigentlich ganz sogar dagegen spricht. Warum hast du dich denn dann überhaupt darum bemüht, das zu machen? Er ist eigentlich mehr finanziell. Wie viel wird man dir zahlen? Wie viel haben die dir angeboten? Ja, also in einer halben Stunde sollte ich 100 Mark verlangen, für normal halt. Und ich würde dafür 50 Mark dann bekommen. Ja, aber du weißt gar nicht, wie viele Kunden du pro Tag kriegst, ne? Ja. Das ist noch alles offen. Ja. Und du arbeitest dann in einer Wohnung mit dieser Frau zusammen, oder wie? Ja, genau. Also immer dann, wenn ein Kunde kommt, dann kann er wählen zwischen mir oder ihr. Und je nachdem, die Person, die er dann auswählt, muss dann die andere Person halt dann rausgehen. Was für einen Eindruck hattest du von deiner zukünftigen Kollegin? Ja, also, so wie ich das, ich habe mich ja mit ihr unterhalten und sie macht das schon ein bisschen länger. Und also so vom Optischen her passt sie in das Milieu rein. War sie dir menschlich sympathisch? Ja, eigentlich schon. Nur was mich jetzt alles ein bisschen an der ganzen Sache stört, ist erstmal das Auftreten von der Person, von der Frau. Warum? Weil er mir gesagt hat, dass man da so im Monat 6.000 Mark verdienen kann und sie aber auch überhaupt nicht danach aussah. Ja, also ich meine. Also du spekulierst auch darauf, dass du im Monat um die 6.000 Mark verdienst? Ja. Netto, war auf die Hand quasi. Ja. Hat diese Frau dir denn jetzt schon Anweisungen gegeben, wie man mit Freiern umzugehen hat? Nee, überhaupt nicht. Wann fängst du morgen an, doch zu arbeiten? Um 12. Um 12 Uhr mittags? Ja. Und du weißt gar nicht, was auf dich zukommt? Nee, überhaupt nicht. Du wirst irgendwelche Männer dann empfangen und du sollst mit denen dann Sex haben? Ja. Und dann ist auch noch das Problem, ich habe ja mit dem Mann Fotos gemacht, er hat von mir Fotos gemacht. Und ich war ja dann wirklich, ich vertrage auch überhaupt keinen Alkohol, ich war dann so betrunken und er hat dann auch mit mir da noch Sex gehabt. Ach, hat er schon, dein Zuhälter quasi hat mit dir jetzt schon als Einstieg in die Zusammenarbeit schon mit dir geschlafen? Ja, und hinterher war mir so speiübel, dass ich mich übergeben musste. Hast du eigentlich einen Freund? Nein, nicht mehr. Ich lebe getrennt, wir leben getrennt. Ach, Cindy. Ich glaube, du machst einen kolossalen Fehler. Nichts gegen den Beruf der Hure, wenn man das wirklich will und wenn man innerlich abgeklärt ist. Aber du klingst ja so unglücklich. Ja. Und so widerwillig innerlich. Ja. Dass ich glaube, dass du dir da nur Schaden zufügst, wenn du das machst. Hast du irgendwas unterschrieben? Nee, gar nichts. Mhm. Ich habe jetzt auch nur Angst, dass er hat ja die Fotos, dass er mich damit irgendwie erpresst oder so. Ach, bei wem denn? Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch Angst, dass das so in meinem Bekanntenkreis rauskommt. Mhm. Du hast auch jetzt schon mit dem Gedanken gespielt, es nicht zu machen. Ja. Mhm. Und dann ist auch das noch das die Sache, weil ich bin nicht so der Typ dafür, der alle möglichen Sexpraktiken ausüben kann. Das kann ich mir fast vorstellen. Du wirkst auch wirklich eher schüchtern und zurückhaltend. Ich bin auch ein ganz anderer Mensch. Mhm. Also dann möchte ich auf der Straße, wenn man mir auf der Straße begegnet, also so bin total anders. Und dich lockt nur das Geld, ne? Ja, was halt lockt, also ich brauche so. Hast du, bist du verschuldet auch? Ja. Wie viel? Ja, so im groben 15.000. 15.000 Mark. Mhm. Und du lebst von Arbeitslosengeld, Sozialhilfe? Ja. Nee, Arbeitslosengeld. Arbeitslosengeld. Und wie viel kriegst du da im Monat? Ja, so 900 Mark. 900 Mark und hast ein Kind? Ja. Das ist natürlich, das kann ich fast gar nicht glauben. So wenig nur? Ja. Ich bin sicher, dass du noch nicht alles ausgeschöpft hast. Na, ich bekomme noch 300 Mark Wohngeld. Mhm. Dann für meine Tochter das Kindergeld. Mhm. Und von dem Vater meiner Tochter Unterhalt. Mhm. Mhm. Aber ich meine, das reicht trotzdem hinten und vorne nicht. Ja. Hast du eigentlich einen Beruf gelernt? Hotelfachfrau. Und abgeschlossen auch? Ja. Mhm. Das heißt, du, wie alt ist dein Kind? Sie wird jetzt im November 4. 4. Das heißt, du könntest durchaus in deinem Beruf auch arbeiten, wenn du einen Job bekämst. Ja. Halbtags vielleicht oder so. Ja. Ja. Hast du dich denn da richtig bemüht um eine Anstellung? Oder vielleicht auch in einem anderen Beruf? Hauptsache, du findest eine Arbeit? Ja, ich habe es probiert, nur in dem Beruf verdient man nicht das Geld, um damit leben zu können. Mhm. Und ich habe so meine gewisse Vorstellung, ich möchte mich mal selbstständig machen und ich möchte was aus meinem Leben machen. Mhm. Also ich will dir mal sagen, das, was du jetzt gerade beginnst, ich glaube, da machst du aus deinem Leben gar nichts, Cindy. Und ich glaube, wenn du einen einigermaßen ordentlichen Job hast, dann kannst du keine großen Sprünge machen. Aber du kannst doch auch davon leben, mit einem Kind. Es gibt Menschen, die noch viel weniger Geld haben. Ich will dir jetzt keine große Moralpredigt halten. Ja, ja. Aber ich finde, das absolute Kriterium ist in dem Fall, tue ich mir, meinem Körper und meiner Seele was Übles an? Füge ich meiner Seele Schaden zu? Und ich habe den Eindruck, dass du auf dem besten Wege dazu bist, das zu machen. Dann finde ich es erträglicher, arm zu sein, weniger Geld zu haben, aber für sich sauber zu bleiben und sich immer auch im Spiegel angucken zu können. Ja, aber da muss ich noch dazu sagen, ich meine, mein Sexualleben, das ist sowieso auf Null, weil ich bin von meinem Stiefvater sexuell missbraucht worden, 9 Jahre lang. Mhm. Und bin da nie so richtig irgendwie... Ja, aber für mich ist ja umso schlimmer, dann ist es ja noch viel schlimmer, dass du in diesen Job reingehst. Ja. Letztendlich muss das eine Frau machen, die völlig klar mit ihrem Sexualleben ist und das gut trennen kann, Privatsexualität und Jobsexualität. Dadurch verschlimmerst du, wenn du das mir jetzt auch noch erzählst, dadurch verschlimmerst du deine Seelensituation im Punkt der Sexualität ja noch viel, viel mehr. Du müsstest ja ganz anders an dich herangehen, dass du dich therapeutisch mit dir befasst oder dass du mit jemandem zusammenarbeitest, der Therapeut ist, der all das, was dir an Leid schon zugefügt worden ist, aufarbeitet. Aber du darfst doch dann jetzt nicht in den Hurenberuf gehen. Mhm. Du gehst vor die Hunde, Mädchen. Du gehst vor die Hunde. Ich sag dir das als Außenstehender. Ich kenne dich überhaupt nicht. Du hast mir jetzt von dir erzählt. Ich kann dir das nur so sagen, was ich dazu denke. Jetzt spontan, nach dem, was du mir aus deinem Leben berichtet hast. Mhm. Nicht aus moralischen Gründen. Ich habe nichts gegen Huren. Weiß Gott nicht. Ja, ich habe mir auch nie vorstellen können, selbst mal in die Situation zu kommen. Mhm. Cindy, geh doch nochmal ganz scharf in dich, Mensch. Und hab unter Umständen wirklich dann den Mut, morgen anzurufen und zu sagen, liebe Leute, ich kann es nicht. Ich bin einfach nicht dafür geeignet. Ich würde euch eh kein Geld einbringen, weil ich einfach nicht gut bin. Ich kann es nicht. Ja. Und wenn du es so nicht hinkriegst, dann geh in Gottes Namen da ein, zweimal hin, dass du das kotzen kriegst, und dann hast du vielleicht wirklich den Mut zu sagen, nein, ich kann's nicht. Ja. Ne? Mhm. Alles Gute, Cindy. Ja, danke. Tschüss. Okay, tschüss. Michael, 30 Jahre alt. Hi. Michael. Hi, Domian. Ja. Na, du? Na? Ja, bei mir ist es so, ich wollte mal über ein ganz anderes Thema mit dir reden. Nichts Persönliches. Ich wollte mal über unseren Ex-Kanzler oder noch Kanzler Kohl mit dir reden. Mhm. Ist das Thema nicht schon durch? Bitte? Ist das Thema nicht schon durch? Ja, das Thema ist schon durch. Im Moment ist es ja absolut angesagt, von allen Seiten oder Mode auf den armen Kohl einzuhauen, ne? Und ihm so ein bisschen. Überhaupt nicht. Der Schröder hat ihn doch am Tag der Deutschen Einheit gelobt. Ja, dass er zu Tränen gerührt hat. Das ist der Einzige. Das finde ich auch gut, dass der Schröder das gemacht hat, ne? Mich stört absolut, dass der arme Kohl, sage ich jetzt mal, mir tut er so ein bisschen leid, dass der von seinen ganzen Parteigenossen, passt zwar nicht so, aber von seinen ganzen Parteigefährten jetzt so absolut Tritt in den Arsch bekommt. Ne? Ich finde, das hat er echt nicht verdient. Das ist die späte Rache, ne? Der hat den Laden wie ein Zuchtmeister. Ich bin kein CDU-Mann, muss ich dazu sagen. Ne? Ich war mehrere Jahre in der SPD, bin allerdings letztes Jahr auch ausgetreten, habe jetzt nicht gewählt, weil ich mich da wirklich nicht für die eine oder andere Seite entscheiden konnte. Nur es ist absolut abartig, finde ich, wie einige CDU, hauptsächlich Landespolitiker, insbesondere dieser, den kennst du sicherlich aus Niedersachsen, dieser schnöselige Emporkömmling Wulff, wie die sich jetzt auf Kohls Kosten profilieren wollen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ohne von Beust. Die Parteien rausschmeißen und was auch immer. Und ich finde, das ist absolut daneben. Ne? Er hat zwar auch viel falsch gemacht, aber ich finde, er hat auch seine Verdienste. Ich bin kein Kohl-Freund, aber ich finde es schlimm, wie jetzt mit ihm umgegangen wird. Und Schröder, das fand ich echt gut, jetzt am Wochenende in Hannover, dass der ihn da so ein bisschen auch für seine Verdienste und für sein ganzes Wirken. Ich fand es ausgesprochen sympathisch, dass Schröder das gemacht hat. Ja. Und ich fand es ausgesprochen sympathisch und sehr menschlich, dass der Kohl zu Tränen gerührt war, als der Schröder das gesagt hat. Ja, eben. Dass wir ihm das nicht vergessen werden, was er für Deutschland geleistet hat. Es rechne ich dem Schröder auch hoch an. Weißt du, mit der CDU ist natürlich so, die haben alle unter dessen Knute gestanden. Ne? Klar, und jetzt war so eine Art Diktatur schon. Ja, und jetzt bricht das natürlich um. Ne? Klar, kann man vielleicht auch verstehen. Die wären vielleicht alle schon weiter, wenn er nicht alles so belegt hätte, ne? All die Jahre. Kohl hat alles überschattet, ne? Mit seiner massigen Figur und mit seiner Macht, die er sich natürlich in den Jahren auch angehäuft hat. Ja. Aber trotzdem ist das irgendwie so eine Art, jetzt geht das los, das große Hickhack da und jeder versucht da, sich seinen Teil rechtzeitig zu sichern, ne? Kohl weg und wir müssen jetzt ran und so weiter. Und ich meine, diese Art aber irgendwie, das ist so CDU-typisch auch irgendwie, ne? Was ich auch sehr übel finde zum Beispiel, ist, dass einige Kreise von den sogenannten jungen Wilden, was immer das auch sein mag, ihm nicht mal mehr den Ehrenvorsitz in der CDU gönnen. Ja, eben. Ne? Wenn einer Ehrenvorsitzender in der CDU sein sollte, dann muss das der Helmut Kohl sein. Ist ja ganz klar, ne? Also, das ist auch irgendwie so eine Respektlosigkeit, die ich nicht verstehe, ne? Er ist jetzt abgewählt worden und das ist auch okay und er hat das auch mit Fassung getragen und wie du schon sagst, nicht nur Schröder ist zu bewundern, dass er eben da jetzt seinem Vorgänger da Respekt entgegenbringt, auch Kohl, der ist da hingekommen, in die Höhle des Löwen sozusagen, hat sich den Blicken des ganzen Landes da gestellt und hat sich dem ausgesetzt. Mit Würde. Ja, eben. Ne? Viele, die CSU-Politiker haben natürlich gesagt, wir bleiben weg wegen der Strauß-Geschichte da in München. Ne? Die sind ja extra nicht gekommen und wegen dieser Nationalhymne-Mischmasch da. Ja. Die haben natürlich andere Ausreden gefunden, aber Kohl kommt und ich finde, das verdient auch Respekt, ne? Dass er auch nach der Niederlage eindeutig sagt, ja, ich habe verloren. Also, ne? Eine Lanze gebrochen für den alten Kanzler. Von Michael. Er hat so dieses Bild für mich irgendwie so, dieser alte verwundete Wolf. Ja. Und da kommen jetzt die Hyänen an, ne? Ja. Die feigen Hyänen, wie man immer so sagt, diese jungen Wilden der CDU. Ich finde es wunderbar, dass wir jetzt nochmal über unseren alten Kanzler positiv gesprochen haben. Wir haben jetzt 3:50 darüber gesprochen, nun langt es aber auch. Ich danke für deinen Anruf und für die Äußerung. Ja, alles klar. Tschüss, Michael. Cool. Ciao. So, Freunde, auf die Sekunde 1:30 und jetzt machen wir eine kleine Pause. auf die Sekunde. Eine Minute Pause ist rum. Hier ist 1 Live Domian. Das Talkradio, die Telefon-Talkshow vom Westdeutschen Rundfunk aus Köln, von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht sind wir offen für eure Themen. Wir geben kein bestimmtes Thema vor. Und solltet ihr uns heute zum allerersten Mal sehen oder hören, das bedeutet offene Sendung, offenes Talkradio, dass ihr hier ganz einfach anrufen könnt und wir unterhalten uns über Gott und die Welt, über lustige oder auch weniger lustige Sachen. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Und es geht weiter mit Sandra. Nee, mit Alex. Mit Alex. Und Alex ist 25. Ja, hallo. Hi. Ja, Domian, wollte mit dir drüber reden. Ich hab eine Freundin gehabt. Mhm. War mit dir in Urlaub in Kenia. Mhm. Für 12 Tage. Sind dann zurückgekommen. Und ja, nach 2 Wochen war sie dann an Malaria gestorben. Nach 2 Wochen schon? Ja. War das in diesem Jahr? Ne, das war vor 2 Jahren was. Mhm. März 96. Mhm. War das eine feste Beziehung? Ja, die war im 3. Monat schwanger und wollten heiraten. Im 3. Monat schwanger. Wie lange warst du mit der Frau zusammen gewesen? 3 Jahre. Und so kraft es einfach nicht. Und es sind jetzt 2 Jahre rum schon? Ja. Und dennoch ist es alles ganz nah an dir dran? Ja. Mhm. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe so auch Probleme, dass ich irgendwie als Freundin oder so wieder zusammenkommen, weil ich bin behindert, ich habe ein Bein weg durch einen Unfall, Motorradunfall früher. Ein Bein weg? Mhm. Mhm. Du sitzt im Rollstuhl? Nein. Schon mit Prothese und so. Mhm. Aber das belastet mir das noch ziemlich. Mhm. Alex, wie hast du denn die letzten 2 Jahre verbracht? Mehr oder weniger mit Alkohol. Mhm. Arbeitest du auch? Ja, momentan arbeite ich schon, aber nur auf 620 Mark Basis. So. Also Jobs sind das da. Mhm. Aber einen Führerschein verloren durch Alkohol jetzt. Und du bist an den Alkohol erst so rangekommen durch das Unglück, durch den Verlust. Ja. Mhm. Ich wundere mich so, dass es nach 2 Wochen so eine so dramatische Entwicklung geben kann mit Malaria, das wusste ich nicht. Ja, meine Freundin war so insofern vorbelastet, weil sie 3 Jahre vorher, bevor wir da in Kenia waren, einen schweren Unfall gehabt hat, da ist sie mit, also durch eine Gasexplosion zur Hotel ist da in Luft geflogen und da hat schon schwere Verbrennungen gehabt, das Immunsystem von ihr schon ziemlich angegriffen. Ja, ja. Und ja. Wie alt war deine Freundin? Also 23 Jahre alt. Mhm. Hat sie noch sehr leiden müssen in den letzten Tagen? Ja, sie hat es immer nie richtig rausgebracht, ob ihr was fehlt, ob ihr was weh tut. Mhm. Sie hat immer alles eingesteckt und hat gesagt, ja, das wird schon wieder, das geht schon wieder. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es nicht einfach war für sie. Ja. Hat sie das dann in der letzten Phase ihrer Krankheit, hat sie das noch verstanden, dass sie sterben wird müssen? Ich glaube ganz sicher, dass sie gewusst hat, dass sie sterben muss. Mhm. Sie hat in den letzten Tagen noch einen Arm genommen und gesagt, sie gibt mir nie wieder her und sie liebt mir über alles und ja, lauter so Sachen halt, und ob ich sie auch lieb habe und ob ich sie nicht verlieren möchte und also ich glaube bestimmt, dass sie gespürt hat, dass sie sterben muss. War sie im Krankenhaus? Vorher nicht, aber wir haben so eine Umschulung gemacht miteinander und da waren wir halt eben auch bei mehreren Ärzten und haben denen auch alle gesagt, als wir in Kenia waren und so. Mhm. Und die Ärzte haben halt immer gesagt, so, ja, es ist eine harmlose Grippe und. Ach so, die haben das gar nicht. Schon wieder und, naja, gut, und irgendwann am 8. März dann ist halt so schlecht gegangen, dass sie nicht mehr aufstehen hat können, dass sie schon so schwindelig war. Und dann habe ich gesagt, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt trage ich ins Auto und fahre ich zum Doktor heim. Mhm. Ich habe zwar damals auch keinen Führerschein gehabt. Hm. Und hab's dann trotzdem mit dem Auto in Richtung Krankenhaus gefahren, dann ist es aber schon zusammengebrochen im Auto. Ja, und dann war es auch schon zu spät. Warst du dann bei ihr, als sie gestorben ist? Ja. Hm. Das war eigentlich das Schlimmste. grünstimmig dastehen. Bitte? Ich habe das letzte nicht verstanden, Alex. Da habe ich mir gewünscht, zu diesem Zeitpunkt, dass ich aufstehen möchte. Ja, ja. Das ist einfach nicht verkraft. Du hast da auch gar nicht mit so einer Dramatik gerechnet, wahrscheinlich, ne? Ja, sicher nicht. Mhm, ja. Ich habe gedacht, jetzt bringe ich sie ins Krankenhaus und dann wird sie wieder gesund. Mhm. Dann war ich genau das Gegenteil der Fall. Mhm, ja. Hattet ihr oder hast du denn so einen kleinen Freundeskreis um dich herum? Leute, mit denen du dann reden kannst? Oder konntest? Über so Thema? Nein. Nein? Nein. Gar niemanden? Mhm. Auch keine Eltern mehr? Ja doch, aber ich kann mit meinen Eltern nicht so drüber reden über das Thema. Warum nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Kriegt da dann keinen Ton raus, wenn es ums System geht oder sowas. Hast du das Gefühl, dass deine Eltern mit dir mitgefühlt haben? Ja, mit Sicherheit. Ja. Also, das ist schon, aber... Du trägst das also 2 Jahre jetzt ganz alleine mit dir herum? Ja. Du hast 2 Jahre mit niemandem drüber gesprochen? Nein, eigentlich nicht. Hm. Nur mal mit meinem sogenannten besten Freund, den Alkohol. Und dann schon mal ziemlich alles versaut. Hm. Da wundert es mich überhaupt nicht, dass du zum Alkoholiker wirst. Ja, bin jetzt auch Alkoholiker. Hm. Wie viel trinkst du am Tag? Ja, wenn es hochkommt, 3 Flaschen Whisky. 3 Flaschen Whisky? Hm. Bist du jetzt auch betrunken? Ja, wahrscheinlich. Nein. Nein, gar nicht. Ich war jetzt vor 3 Wochen war ich auf Alkoholentzug. Hm. Also Entgiftung. Hm. Habe jetzt einen Termin am 26. Oktober für Kurzzeittherapie. Hm. Möchte die auch durchziehen. Ja. Ja. Also Alex, ich kann dich wirklich nur mit vollstem Herzen ermutigen, diese Therapie erstmal durchzuziehen. Hm. Und dann im Anschluss auch noch irgendetwas anderes therapeutisch zu machen. Dass es nicht nur um deine Alkoholerkrankung geht, sondern eben, dass du aus dieser Vermauerung rauskommst. Ja. Ich glaube nicht, dass deine Freundin das so würde wollen, dass du dich so kaputt machst und dass du dein Leben und deine Gesundheit so zerstörst. Ja. Das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, du machst genau jetzt etwas, was ihrem Willen vollkommen zuwider ist. Mhm. Und du hast die verdammte Pflicht, diese Frau hat dich so sehr geliebt, mhm, dich so zu verhalten, dass du dich in ihrem Sinne verhältst. Mhm. Ich glaube, deine Freundin hätte gewollt, dass du wieder ein glückliches Leben irgendwann führst. Mhm. Und nicht, dass du dich in die Gosse wirst und dass du vor die Hunde gehst. Ja, ich habe jetzt auch versucht, vor 2 Monaten war ich mit einer Frau wieder zusammen. Mhm. Aber das ist halt alles wieder am Alkohol dann gescheitert. Mhm. Ja, du musst dieses Alkoholproblem erstmal lösen. Und einhergehen muss damit eine therapeutische Behandlung, dass du aus deiner Trauer rauskommst. Ja, ich schaff's das alleine nicht. Nein, das schaffst du auch nicht alleine. Du bist 2 Jahre, du bist vollkommen isoliert in dir selbst. Das geht nicht mehr. Du brauchst jetzt Hilfe von außen. Ich kann dich wirklich nur ermutigen, diese Hilfe auch zu suchen. Ich meine, du hast den ersten Schritt auch wiederum jetzt gemacht. Ja. Ne, für diese, dass du dich dazu bereit erklärst, diese Kurzzeittherapie zu machen. Mhm. Das ist ein erster Schritt. Ja, werde ich auch tun. Es gibt keinen Trost, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Aber ich kann dir als Außenstehender nur sagen, handle so, wie deine Freundin es gewollt hätte. Mhm. Ich glaube, das ist der einzige Satz und die einzige Einsicht, die einem helfen kann. Mhm. Okay. Danke. Viel Glück, Alex. Danke. Tschüss. Ciao. Jetzt ist am Telefon Carina. Carina, 28 Jahre alt? Ja. Ich wollte der Sandy einen Tipp geben. Die als Prostituierte arbeiten? Arbeiten möchte, ja. Ja, oder auch nicht möchte. Ab morgen. Ja, die halt nicht so genau weiß, was sie tun soll, ja. Ja, ja. Also ich würde ihr sagen, sie soll die Finger davon lassen. Ich habe selber die Erfahrung gemacht. Erzähl mal von deinen Erfahrungen. Also ich war ungefähr dasselbe Alter, 1 Jahr jünger als sie, wo ich da reingekommen bin. Mhm. Und mir wurde auch so das Blaue vom Himmel herunter versprochen. Und am Schluss habe ich meine Schläge bekommen. Von dem Zuhälter? Mhm. Ist das üblich, dass der Zuhälter erstmal die Mädels selbst vögelt? Ja, das ist üblich. Und das ist die erste Unterschrift dann praktisch ins Nirvana, wenn ich mich so ausdrücken soll. Mhm. Und dann bist du geschlagen worden von dem? späterhin, ja, nach einem halben Jahr ungefähr. Wie lange hast du überhaupt insgesamt dann gearbeitet in dem Bereich? 4 Jahre. 4 Jahre. Ich habe jetzt vor kurzem, bin ich dank meiner jetzigen Freundin, dank meinem jetzigen Freund da rausgekommen. Mhm. Und von dem versprochenen Geld keine Mark gesehen. Wie viel hast du verdient im Monat? Ja, so zwischen 6 und 10. 1000? Ja. Doch, ja. So viel? Ja. Und das verdient man da als Neuling. Und das ist dann ja schon auch verlockend, ne? Tja, und mir wurde auch also dementsprechend auch viel versprochen, nichts gehalten. Was wurde dir versprochen? Ja, Reisen machen, Schulden abbezahlen, die ich damals halt auch hatte, und gute Klamotten, gut essen gehen, gut leben, Highlife. Also die, was heißt Schulden abzahlen? Die wollten zusätzlich zu deinem Verdienst, den du bekommen hast, dir noch Geld geben zum Schulden? Nee, von dem Geld, was ich verdienen sollte oder verdienen würde, sollte ich meine Schulden abbezahlen. Und warum hast du es nicht gemacht? Das ist doch eine ganze Stange Geld, 6 bis 10.000 Mark. Das habe ich gemacht. Er hat eine gute Buchführung gehabt, sage ich jetzt mal. Er hat das Geld an sich gerissen und hat mir erklärt, er wird es da und da und da abbezahlen. Ach so, und hat es gar nicht gemacht? Und hat es gar nicht getan, ja. Aha. Und wie viel ist dir letztendlich dann übrig geblieben von dem ganzen Verdienst? 16.400 Mark Schulden. 16.400 Mark Schulden? Und nach, der Gang zum Sozialamt. Nach 4 Jahren Arbeit als Prostituierte? Ja, ja. Und es ist traurig. Wie hast du das denn emotional verkraftet? Überhaupt nicht. Mhm. Ich bin jetzt in psychotherapeutischer Behandlung. Mhm. Also ich meine, inzwischen kann ich leben, ja. Mhm. Hab auch wieder Anschluss gefunden, jetzt sag ich mal, hab eine Schule gemacht, hab dann Arbeit gefunden und... Hat sich deine Sexualität verändert durch diese Arbeit? Das würde ich nicht sagen. Mhm. Nee, weil ich konnte es gut trennen. Mhm. Die Sorge hatte ich bei Cindy, dass sie es nicht trennen kann. Das ist dir gelungen? Das ist mir nach längerer Arbeit, sag ich jetzt mal, gelungen, ja. Mhm. Hast du einen, wenn man doch mit so einer Distanz in so einem Beruf ist, hast du Ekel entwickelt gegen Männer generell? Ja, ganz krass, ja? Ganz krass, ja. Und jeder, der mir danach so in die Quere kam, der hatte erstmal, sag ich jetzt mal, die Null gewählt, ja. Mhm. Und ich wollte auch eine Zeit lang keinen Menschen mehr sehen, keinen männlichen Menschen. Mhm. Hast du heute einen Freund wieder? Ja, ja. Du hast jetzt einen Freund, ja. Ja, der hat mir ja da rausgeholt. Ja, ja. Mhm. Ich habe wieder angefangen mit dem Sozialamt, ne? Mhm. Damit ich überhaupt so was denn, wieder einen Start hatte. Hat man dich denn da so einfach rausgehen lassen oder gab es da noch Probleme, Drohungen? Nö, das war nicht so einfach. Das war Nacht und Nebel. Mhm. Also ich hoffe, dass man mich da jetzt nicht irgendwie erkennt oder das wäre ein bisschen blöd. Mhm. Aber du hast im Moment Ruhe und hast keine Angst, dass dir da irgendjemand nachstellt und dich bedroht. Die hatte ich am Anfang. Die hattest du am Anfang. Aber jetzt geht es. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich mich jetzt durch die Sendung nicht selber verrate. Naja, wir sagen ja nicht, wo du jetzt lebst und wir sagen ja überhaupt keine Informationen über dich. Hast du das dem Zuhälter damals angekündigt, dass du aussteigen willst, oder war es dann wirklich so eine spontane, wie du sagst, Nacht und Nebel? Das war wirklich ganz krass, Nacht und Nebel. Weil mit Ankündigen wäre ich nicht weit gekommen. Sag mir doch noch, wie das bei dir damals dazu gekommen war, dass du überhaupt in dieses Milieu reingerutscht bist. Ja, ich war sehr naiv und gutgläubig und habe halt die Geschichten geglaubt. Mhm. Und dann halt war das Wörtchen Liebe noch damit bei. Ach, er hat dich quasi so rangeholt, als hat dir vorgetäuscht, dass er dich liebt. Ja. Ach so, und ich bin darauf angesprungen und das war... Wo hast du ihn kennengelernt? Scheiße. Das möchte ich jetzt nicht sagen, weil dann... Ist klar, vergessen wir das auch gleich wieder. Ja. Auf jeden Fall, du würdest Cindy raten, die Finger davon zu lassen. Vielleicht ist es jetzt noch einfacher, die Notbremse zu ziehen, als wenn sie schon richtig drin hängt in dem Ganzen. Ja, auf jeden Fall, weil das war der erste Schritt, die Unterschrift zum... dass er schon mit ihr geschlafen hat. Das war schon scheiße. Ach, diese Fotoaktion, ist das auch üblich? Nee. Normalerweise nicht. Aber da hätte ich mir noch nichts bei gedacht, aber als sie dann erzählt hat, dass es da schon zum Geschlechtsverkehr gekommen ist, da ist bei mir rot gewesen. Da habe ich gedacht, ich muss doch auch mal warnen, da ich die Sendung von dir sehr gerne sehe. Ja. Also immer wenn ich Zeit habe. Früher, als ich noch in diesem Milieu tätig war, habe ich sie jede Nacht gesehen, da ich jetzt arbeiten muss. Weißt du, dass das sehr viele Huren uns zuschauen und zuhören. Ja, auch. Und ich habe schon ein paar Mal probiert, durchzukommen. Aber jetzt, ich habe es jetzt geschafft, weil du hast es geschafft? Ich wollte ihr den Tipp geben. Ja, und ich glaube, du gibst diesen Tipp jetzt nicht nur Cindy, sondern stellvertretend auch noch für viele andere Frauen, die vielleicht in einer ähnlichen Lebenslage sind und mit dem Gedanken spielen, da reinzugehen. Insofern finde ich das immer sehr interessant, dann authentische Geschichten zu hören von Leuten, die selbst erlebt haben. Du hast es erlebt, ne? Ich habe es erlebt und mir ging es nicht gut dabei und mir ging es auch lange Zeit danach nicht gut. Und wer das selber macht, wie du schon gesagt hast, wer das selber aus eigener Kraft macht und auf eigene Tasche, okay, der hat die Willensstärke und der hat die Kraft dazu, ja. Aber wer sich da durch Geldnot oder irgendwelche Geschichten reinreiten lässt, lieber Finger davon, lieber zum Sozialamt gehen, weil ich habe die Erfahrung gemacht und das sind sehr nette Menschen. Wenn man sich mit denen unterhält, die helfen auch. Und sollte sie das machen, ja, für die halbe Stunde 100 Mark, ist schon der größte Müll auch. Wie viel würdest du sagen? Ist halbe Stunde 150 oder mehr. So, jetzt haben wir noch halbe Stunde 100 ist schon krass. Ja. Da kann man sich auch verschenken. Also Karin, ich danke dir sehr für den Anruf und für die Warnung auch, die du uns in die jetzt formuliert hast. Ja, wenn ich nochmal mit einem deiner Mitarbeiter vielleicht sprechen könnte, könnte ich die Cindy vielleicht nochmal anrufen, wenn sie das möchte. Da können wir gleich noch in Kontakt herstellen. Vielleicht hilft ihr da ein persönliches Gespräch. Okay. Ich danke dir für deinen Anruf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Und du machst eine super gute Sendung, wollte ich dir schon seit ungefähr 2 Jahren mal sagen. Schön, dass du es jetzt gesagt hast. Okay. Tschüss. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Sandra, 22 Jahre alt. Hallo? Sandra, ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo. Ja. Ja, wir haben heute viele ernste Themen. Bitte? Ich sag, wir haben heute sehr viele ernste Themen. Ist dein Thema auch sehr ernst? Also, ich habe ein Problem. Und zwar, also ich bin seit 3 Jahren mit meinem Freund zusammen. Und wir sind also heimlich zusammen. Also die Eltern, die wollen das nicht, dass wir zusammen sind. Beide Eltern nicht? Beide Eltern nicht, nein. Also, warum nicht? Also weil er Zigeuner ist. Und die Eltern, also die wollen lieber, dass er eine Zigeunerin nimmt. Ja. Deswegen. Und ja, und jetzt habe ich also ein Problem. Und deine Eltern wollen nicht, weil er ein Zigeuner ist? Seine Eltern wollen das nicht. Nicht meine Eltern, seine Eltern. Ach, aber deine Eltern sind damit einverstanden? Ja, meine Eltern sagen gar nichts. Achso, ich frage gerade beide Eltern. Ach so. Naja, Missverständnis. Ja. Und und jetzt habe ich noch ein Problem. Ich bin jetzt im 5. Monat schwanger von ihm. Und jetzt geht es auch darum, also das Sozialamt, das sagt also jetzt auch, also die fragen also, wer der Vater ist und so. Jetzt habe ich halt gesagt, ich wüsste das nicht. Ich habe also missgebaut, ich bin auf eine Feier gegangen und da ist es passiert und alles. Ja, das habe ich ihm auch gesagt und er sagt, ja, gib bloß nicht mein Name an. Ja, und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Soll ich ihn angeben, soll ich ihn nicht angeben? Weil, wie alt ist denn der junge Freund? Der ist auch so alt wie ich, also der wird 22. 22, lebt er noch in der Familie? Ja, deswegen. Lebt er in eurer Gegend? Nein, der wohnt in einer anderen Stadt. Wir wollen uns das nochmal vor Augen halten. Seit 3 Jahren habt ihr ein geheimes Verhältnis. Ja, weil seit die Eltern, 3 Jahren. Weil die Eltern nur eine Zigeunerin akzeptieren als Schwiegertochter. Ja. Also es geht auch darum, also er hat also auch schon ein paar Mal also Theater gekriegt, wegen mir also. Und deswegen auch seit 2 Jahren ungefähr. Also die haben schon mal ein bisschen Wind bekommen, dass er irgendwie da mit einer Deutschen was hat. Also die wissen auf jeden Fall, dass, also die Mutter weiß auf jeden Fall jetzt noch, dass ich also von ihm ein Kind kriege. Ach, das ist schon da durchgesickert. Ja, das, ja. Und deswegen, also nur der Vater, der ist so. Also der Vater, der möchte absolut nicht, dass wir zusammen sind. Und deswegen, also, das ist alles wegen seinem Vater. Wäre der Vater nicht, dann wäre das alles also ihm egal und so, auch wegen dem Kind. Die Mutter wird das noch hinnehmen? Die, das weiß ich nicht. Also, so genau weiß ich das nicht. Also, jetzt ist auch noch ein Problem. Und zwar vor ungefähr 2 Jahren hat er eine Zigeunerin kennengelernt, also seine Cousine. Weil die heiraten immer unter sich so. Und die hat er wohl geheiratet. Wie? Die hat er geheiratet? Die hat er geheiratet, ja. Also, und ganz offiziell auch, oder nur? Ja, ja. Also, und er hat auch mehr erzählt, also er hat sie nur genommen, weil der Vater so viel Druck gemacht hat, weil er das auch wusste, dass wir zusammen sind, so lange. Und deswegen, also damit er jetzt denkt, also damit der Vater denkt, dass er von mir losgekommen ist, also nimmt dann jetzt die eine da, die Besonderin. Sandra. Ja. Mir geht ja wieder der Hut hoch, innerlich, wenn ich das alles höre. Ja. Mir geht der Hut hoch. Mir auch. Und mir geht der Hut auch insofern hoch, dass ich denke, wie kann die Sandra das aushalten? Ja, und er so versteht mich überhaupt nicht. Also dann nach 4 Monaten ungefähr hat er zu mir gesagt, er hätte sich wieder scheiden lassen, weil er eher das so gesagt hätte, er liebt jemand anders und die Mutter wüsste alles, also dass er mit mir zusammen ist, nur der Vater nicht. Ja, und jetzt ist noch ein Problem. Noch eins. Ja, und zwar, ich habe die beiden auf der Straße gesehen, also ich kenne sie und ich habe die beiden auf der Straße gesehen. Deswegen, und er hat mir gesagt, ja, sie wohnt nicht da, sie wohnt bei ihren Eltern und so. Ja, und dann auf einmal habe ich das rausgekriegt, also seine Schwester, die hat bei mir angerufen zu Hause und hat mir erzählt, ja, der Fürsche, der wäre wohl verheiratet. Und ja, sie wäre im 8. Monat schwanger und so. Das auch noch. Ja, aber also ich habe sie auf der Straße gesehen. Wie oft seht ihr beide euch überhaupt jetzt noch? Nicht oft. Liebst du den? Also die Liebe ist da, ja, aber das Vertrauen, das ist also... Darf ich mal fragen, warum man einen Menschen liebt, der so wenig zu dir steht? Warum liebst du einen Menschen, der so wenig zu dir steht? Das weiß ich auch nicht. Der sich einen Scheißdreck um deine Gefühle kümmert. Ja. Wenn das ein Kerl wäre, so wie sich das gehörte, hätte der sich gegen seinen Vater durchgesetzt und hätte gesagt, das ist meine Frau, das ist meine Freundin. Ja, das habe ich und mit der habe ich jetzt ein Kind und ihr könnt mich mal alle, wenn ihr das nicht akzeptiert, dann gehe ich. Und ja, ich warum machst du das denn alles mit? Was für eine Demütigung für dich. Ich habe immer gedacht, er wird sich vielleicht noch ändern und ich habe jetzt auch noch also ich habe so viele Probleme. Ich habe eine Wohnung und die muss also renoviert werden. Also, was heißt renoviert? Ich habe sie jetzt neu angemietet und da ist also nichts drin. Also, die muss tapeziert werden, alles. Und er hat mir immer gesagt, ja, ich gebe dir Geld, dass jetzt wenigstens, dass ich die Wohnung fertig kriege, dass ich da rein kann, alles. Ja, nur nichts kommt drüber. Dann habe ich ihn halt versucht, was heißt zu erpressen? Das ist normalerweise Selbstverständlichkeit. So habe ich ihm das gesagt, entweder du also hilfst mir, gibst mir Geld, dass ich mir wenigstens schon mal Tapeten oder was kaufen kann, oder ich gebe dich als Vater an. Sonst, ansonsten hätte ich ja nichts erreicht. Dann sagt er, so erreichst du bei mir gar nichts. Ja, so erreicht man auch nichts. Ja, ich wusste ja nicht, was ich machen sollte. Ich meine, jetzt begibst du dich da quasi auf seine Ebene, ne, wenn du dann mit solchen Tricksereien anfängst. Ja, die beste Lösung, die sauberste Lösung wäre eine ganz eindeutig klare Trennung von dem. Ja, also offiziell habe ich schon 1000 Mal Schluss gemacht. Nur irgendwie, weil das Kind jetzt da ist und er will, ich habe zu ihm gesagt, am besten wir sehen uns nie wieder. Und auch wenn das Kind da ist, dann möchte ich ja auch nicht, dass er vorbeikommt und sich das Kind anguckt. Dann möchte ich das ja auch nicht. Kind braucht so einen Vater nicht, also... Es ist schlimm genug, dass das Kind dann ohne Vater aufwächst, aber wenn die Verhältnisse jetzt so sind, wie sie sind, dann soll er auch ganz aus deinem Leben verschwinden. Dann hat er auch kein Recht auf dieses Kind. Ja, und er also sagt auch hier... wenn ich ihn als Vater angebe und so, dann passiert was, dann wird er seiner Mutter das erzählen und die Mutter wird wohl vorbeikommen und also mich hauen oder was weiß ich. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, was ich sagen soll, ob ich irgendwie ihn angeben trotzdem soll. Vielleicht will er mir nur Angst machen oder ich weiß auch nicht jetzt, ob ich mir angeben soll oder nicht. Weil also ich sage jetzt mal was Unbedachtes. Ja. Ich müsste nochmal drüber nachdenken und wenn ich drüber nachgedacht habe, rufe ich dich vielleicht privat nochmal an. Ich sage jetzt aus dem Bauch heraus... vergiss diesen Typ und gib ihn auch erst gar nicht an. Dann hast du ihn wirklich aus deinem Leben vollkommen. Aber nachher, ich meine, das geht ja auch nur darum, weil das Jugendamt, das will das, die wollen ja unbedingt wissen, wer der Vater ist. Und ich weiß ja nicht, ich habe da meine Geschichte da erzählt und die glauben mir das und nachher irgendwie kann ja auch mal sein, dass sie das nicht mehr glauben, dass sie dann irgendwie Druck machen. Also da ist nichts Falsches passiert. Wir vereinbaren wir beide jetzt schon mal, dass du mit meiner Psychologin, mit der Petra gleich nochmal redest, die da viel gewiefter ist in solchen Fragen. Ich habe jetzt nur emotional reagiert, weil ich so einen Hals jetzt auf den schon habe, dass ich denke, die Sandra muss weg einfach aus dem ganzen Leben von ihr aus. Gelingt es dir, gelänge es dir denn emotional einen Schlussstrich zu ziehen zu diesem Mann? Also, du bist ja in irgendeiner Weise abhängig von dem. Ja, was heißt abhängig? Ich habe schon so oft, wir sind jetzt praktisch eigentlich gar nicht mehr zusammen. Er kommt für 10, 20 Minuten und sagt, wir werden zusammen. Da habe ich gesagt, was ist denn da Zusammensein? Das geht doch gar nicht. Also, er kümmert sich ja gar nicht. Hau auf den Tisch, Sandra. Indem du hast jetzt die Macht zu entscheiden, Schluss, aus, basta. Und diese Geschichte mit dem Jugendamt und dem Kind angeben, die beredest du jetzt mit Petra nochmal. Du kennst das Verfahren, ne? Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, klar. Mann, lass das nicht mit dir machen. Du bist viel zu wertvoll dafür. Das haben so viele schon gesagt, aber Liebe macht blind. Ja, aber irgendwann kriegt man auch mal offene Augen. Und wenn man das 100-mal hört, vielleicht hilft es beim 101. Mal. Und vielleicht war das heute 101 Mal. Das glaube ich auch. Tschüss, Sandra, wir rufen dich gleich wieder an. Ja, tschüss. Danke erstmal. Tschüss. Danke, tschüss. Jetzt ist Katrin dran. 15 Jahre. Ja, hallo. Katrin, hi. Hi. Ja, was ist los? Dein Thema. Mein Thema ist eigentlich, wie lange Jugendliche, so bis, weiß ich nicht, 15, 16, wie lange die in der Woche und eigentlich hauptsächlich am Wochenende wegbleiben dürfen. Wie lange darfst du denn wegbleiben? Ja, das ist das Problem. Du darfst gar nicht wegbleiben, irgendwie. Ja, doch, aber so 12, 1 Uhr oder so. 12, 1 Uhr ist ein bisschen wenig. Ja, 12 ist ein bisschen kurz, finde ich. Ja, finde ich auch. Genau. Also du bist 15 Jahre alt, was würdest du denn für gut empfinden? Ich finde so 2, 3 Uhr, das... 3 ist zu lang. Nee. Ich meine, mit 2, 3 Uhr wäre ich schon zufrieden. Das wäre eigentlich ganz gut. Wie sind deine Eltern sehr, sehr hart und kannst du nicht verhandeln? Nee, irgendwie gar nicht. Dann heißt es 12:30 oder 1, dann ist so die Grenze und dann heißt, nee, dann bist du abgeholt, Schluss. Wo gehst du denn gerne hin am liebsten? Ja, so auf Fäten und so. So. Da geht gerade erst die Post ab um die Zeit, ne? Genau. Mhm. Am Anfang ist scheiße und dann nachher so um 1, dann fängt es richtig an. Gehst du auch in Diskotheken schon? Nee, das freue ich nicht. Das, ich meine... Ja. Jetzt fällt ja irgendwas runter. Ja, mein Telefon. Aber ich höre dich noch, das ist das Wichtigste. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, die Geflogenheiten im Moment so in dem Alter. Wie ist es denn bei deinen Freunden? Wie lange dürfen die wegbleiben? Ja, die meisten weiß ich nicht. Also wenn die abgeholt werden können, dann ist es bei denen eigentlich egal. Also nicht egal, aber die dürfen dann schon länger. Und wie argumentieren deine Eltern denn? Die könnten ja auch sagen, na okay, warum nicht, dann bleibst du halt bis 2. Nee, ich weiß nicht, ja, irgendwie gar nichts. Die sagen einfach nein und fertig aus. Das ist ätzend, ne? Das kenne ich auch noch von früher. Wenn die einfach ihre Macht demonstrieren und sagen, basta, das ist so. Genau. Ne? Ohne es zu begründen. Genau. Ja, das ist wirklich super bescheuert, super, super schlimm. Ja, haben die denn zumindest dir was in Aussicht gestellt, dass die gesagt haben, ab 16 darfst du 2 Stunden länger bleiben? Nee. Auch also nicht. Ja, doch, weiß ich nicht. Die haben mal, ich habe einen Bruder, der ist ein bisschen älter. Und wenn der dann immer länger darf, dann sag ich ja immer, der darf länger und so. Und ja, wenn du so alt bist, dann darfst du auch ein bisschen länger. Wie alt ist der? Der ist 17, der wird jetzt bald 17. Also ich finde, ab 16 sollte man durchaus bis 2, 3 Uhr wegbleiben dürfen. Ja, ne? Also mit 16 auf jeden Fall. 15 ist vielleicht noch ein bisschen heikel. Aber wann wirst du denn 16? Nächstes Jahr im Juli. Ach, das ist ja noch verdammt lang hin. Ja. Mann. Das Problem. Ja. Aber meine Mutter hört jetzt oben zu. Die hört zu? Ja, die ist oben. Hey. Also liebe Mutti von Katrin, die Katrin wirkt doch, sie wirkt sehr, sehr ernsthaft und sehr seriös und auch ein Mädchen, dem man vertrauen kann. Vielleicht so bis 1:30, liebe Mutti. Ja, das wäre so gut. Du musst natürlich dann auch wirklich, damit deine Eltern auch Vertrauen in dich haben, dich auch dann ganz klar an alles halten. Ne? Ja, das habe ich. Du darfst sie auch nicht enttäuschen, ne? Das ist jetzt ist klar. Ne? Nee, genau. Und dich auch nicht auf irgendwie krumme Sachen, Drogenkram oder so einlassen. Nein, Quatsch. Ne? Nein, habe ich dir auch schon gesagt. Also die Mutti hat oben zugehört. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt, ob vielleicht du am nächsten Wochenende bis 1:30 bleiben darfst. Genau. Also wenn du meine Tochter wärst, dürftest du das. Oh, das ist gut. Ah, darf ich jetzt mal jemanden grüßen? Ja, du darfst es ausnahmsweise. Ja, gut. Also dann grüße ich ganz klar meine Mutter, die oben sitzt. Ja. Den Sebastian, die Annika, Andrea, Jenny, 2-mal Simone und mein Bruder. Der hatte bis vor 2 Stunden noch Geburtstag, mein Kleiner. Hey, den grüßt du von mir und sagst herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, mach ich. Machst du? Ja, alles klar. Katrin, bye-bye. Gut. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben. Das war die erste Sendung in dieser Woche. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Morgen haben wir ein festes Thema und da heißt das Thema Paradiesvögel. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die von sich sagen, ich bin ein Paradiesvogel, ich bin ein bunter Vogel, eine schillernde Persönlichkeit, wie auch immer und warum auch immer. Und ich möchte natürlich mit Leuten reden, die Paradiesvögel in ihrer Umgebung haben, die diese Paradiesvögel lieben oder denen die Paradiesvögel so richtig auf den Geist gehen. Also morgen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und um 1 Uhr sind wir im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin. Bye bye. Ciao.